1. Dies ist ein Lied und ein Psalm, der David zugeschrieben wird. 2. O Gott, mein Entschlossenheit ist gefestigt, weshalb ich beabsichtige, dir Loblieder zu singen und Musik zu deinem Ruhm zu spielen. 3. Mein Seel soll erwachen, ebenso wie Hafen zither, damit ich bereits beim Anbruch der Morgendämmerung mein Loblied beginnen kann. For ich word dich, Herr, inmitten der verschiedenen Volker preisen und deinen Namen unter allen Nationen durch meinen Gesang bekannt machen. 5. Dein Neid ist so gewaltig, dass es I den Himmel überragt, und dein Treue reicht bis weit hinauf zu den Wolken. 6. Erweis dich als Erhaben über den Himmel, O Gott, und lass dein Herrlichkeit über der gesamten Erde sichtbar werden. 7. Bitte greif mit deiner starken Hand ein und erhor mein Gebet, damit die Genigen, die du liebst, aus ihrer not geretet werden können. 8. Gott hat in seinem Heiligtum feierlich erklärt, das triumphieren word, in dem sich hem aufteilten das Tal von Sukkot vermisst. 9. Erbinspracht Gilead und Manas als sein Eigentum, warend Ephraim seinen Schutz darstellt und Judah als sein Symbol der Herrschaft dient. 10. Bezeichnet Moab als sein Waschbecken und Edom als einen Ort, über den er sein Herrschaft binspracht, warend er über Philistar triumphiert. 11. Wer wird mich in die befestigt Stadt führen oder mir den Weg nach Edom weisen, dort den Sieg zu erringen? 12. Es du uns nicht zurückgewiesen, O Gott, die du uns hier amin derzeit nicht mehr in den Kampf begleitest. 13. Gewahr uns beistand gegen uns hier bedranger, die menschlich Hilf im Vergleich dazu wollig uns reichend und wirkungslos ist. 14. Durch die Kraft Gottes wer den wobeduten Taten vollbringen, den ist es, der uns hier feinde besiegen und unterwerfen wird.